Liebste Lizzie, wohin hat dich dein Spaziergang geführt? Mit dieser Frage ward sie von Jane beim Eintritt in das Zimmer empfangen und musste sie bei Tisch von jedem einzelnen Familienglied wiederholen hören. Sie erwiderte errötend, dass sie in Gedanken immer weiter gegangen wären, ohne sich nach den Zurückbleibenden umzusehen. Doch weder diese Antwort noch das erhöhte Kolorit erregten bei irgendjemand einen Verdacht der Wahrheit. Der Abend verstrich ruhig, ohne sich durch etwas Außerordentliches auszuzeichnen. Die anerkannten Liebesleute schwatzten und lachten, die Geheimen schwiegen. Es lag nicht in Darcys Natur, die innere Glückseligkeit durch laute Fröhlichkeit auszudrücken. Und Elizabeth, bewegt und verwirrt, fühlte ihr Glück durch manche kleine Besorgnisse gestört. Sie sah im Voraus, welche Verwunderung die Bekanntmachung ihres Verhältnisses in der Familie hervorbringen würde. Sie wusste, dass nur Jane ihn leiden mochte und fürchtete, dass selbst sein bedeutendes Vermögen und sein Rang nicht hinreichend sein mochten, die Abneigung der übrigen Familienglieder zu überwiegen. Am Abend, als sie sich allein mit ihrer ältesten Schwester befand, eröffnete sie dieser ihr Herz. Doch so geneigt Jane sonst auch war, alles zu glauben, so ungläubig bewies sie sich bei dieser Nachricht. »Lizzie, du scherzt. Es kann nicht möglich sein. Versprochen mit Darcy. Nein, so leicht lasse ich mich nicht anführen. Ich weiß, dass es unmöglich ist.« »Beim Himmel, das ist ein trostloser Anfang. Meine ganze Hoffnung beruhte auf dir, und ich bin überzeugt, wenn du mir nicht glaubst, wird es kein anderer Mensch tun. Liebste Jane, ich bin vollkommen ernsthaft und spreche nichts als lautere Wahrheit. Er liebt mich immer noch, und wir sind versprochen.« Jane sah sie zweifelhaft an. »Oh, Lizzie, es kann nicht sein. Ich weiß, wie fatal er dir ist.« »Du weißt nichts von der Sache. Das ist alles längst vergessen. Ich habe ihn vielleicht nicht immer so geliebt, wie ich es jetzt tue, aber bei solchen Gelegenheiten ist ein gutes Gedächtnis unerträglich. Dies ist das letzte Mal, dass ich selbst daran denke.« Miss Bennet konnte sich von ihrem Erstaunen nicht erholen. Elizabeth versicherte ihr wiederholt und mit vielem Ernst, dass sie die Wahrheit gesagt habe. »Guter Gott! Ist dem wirklich so?« »Ja, nun muss ich dir wohl glauben. Liebste, liebste Lizzie, ich wünsche dir Glück. Aber bist du auch gewiss? Verzeih die Frage, bist du auch ganz gewiss, glücklich mit ihm zu werden?« »Daran ist kein Zweifel. Wir sind fest überzeugt, dass es kein glücklicheres Paar in der Welt gibt. Aber freust du dich nicht, Jane? Ist er dir als Bruder lieb?« »Sehr, recht sehr. Nichts könnte Bingley und mir größere Freude machen, aber wir betrachteten es als eine Unmöglichkeit.« »Und liebst du ihn auch wirklich?« »Oh, Lizzie, nur nicht ohne Neigung geheiratet. Bist du gewiss, für ihn zu fühlen, was du fühlen musst?« »Oh ja. Wenn ich dir alles erzählt habe, wirst du fürchten, dass ich mehr fühle, als ich sollte.« »Wie meinst du das?« »Je nun, ich muss gestehen, dass er mir noch weit lieber ist als Bingley. Nimm es ja nicht übel.« Nochmals musste Jane ihre Schwester bitten, ernsthaft zu sein, und so erhielt sie denn endlich die feierliche Versicherung ihrer Liebe, die jeden Zweifel löste. »Nun bin ich ganz glücklich«, sagte Jane, »denn nun weiß ich, dass du ebenso glücklich werden wirst wie ich. Ich schätzte ihn immer, und schon seine Liebe zu dir gab ihm in meinen Augen Wert. Doch jetzt als Bingleys Freund und dein Verlobter können nur Bingley und du selbst mir lieber sein als er. Aber Lizzie, du bist sehr verschlossen gegen mich gewesen. Wie wenig hast du mir von dem erzählt, was ich in Pemberley und Lambton zugetragen. Alles, was ich davon weiß, verdanke ich einer anderen Quelle.« Elizabeth sagte ihr die Gründe ihres Schweigens. Sie hatte angestanden, Bingleys Namen zu erwähnen, und bei dem schwankenden Zustand ihrer eigenen Gefühle war es ihr ebenso unangenehm gewesen, von seinem Freund zu sprechen. Jetzt aber teilte sie ihr auch Darcys Anteil an Lydias Heirat mit. Alles ward erzählt und die halbe Nacht im Gespräch zugebracht. »Gütiger Himmel«, rief Mrs. Bennet, als sie am anderen Morgen am Fenster stand und Darcy mit seinem Freund ankommen sah, »was kann dieser unangenehme Mann hier nur immer zu tun haben? Ich hoffte, er würde auf die Jagd gehen oder sich die Zeit auf eine andere Art zu vertreiben suchen, ohne uns mit seiner langweiligen Gesellschaft zu belästigen. Was sollen wir mit ihm anfangen? Lizzie, du musst wieder mit ihm spazieren gehen, damit er nur unserem lieben Bingley nicht im Wege ist.« Elizabeth konnte nur mit Mühe ein Lächeln unterdrücken bei diesem gelegenen Vorschlag. Doch tat es ihr zugleich auch weh, dass ihre Mutter seinen Namen nicht ohne einen beleidigenden Zusatz auszusprechen vermochte. Bingleys vielsagende Blicke und sein herzlicher Händedruck überzeugten sie bald, dass er von allem unterrichtet war. Und er sagte bald darauf zu Mrs. Bennet: »Gibt es nicht noch mehr Spaziergänge in der Gegend von Longbourn, in welche sich Lizzie heute verirren könnte?« »Ich rate Mr. Darcy, mit Lizzie und Kitty heute Morgen den Berg bei Oakham zu besteigen. Es ist ein angenehmer Weg dahin, und Mr. Darcy kennt die Aussicht noch nicht.« »Das möchte für die anderen wohl gut sein«, erwiderte Bingley. »Aber ich fürchte, der Weg ist zu weit für Kitty. Was meinen Sie, Kitty?« Diese gestand, dass sie lieber zu Hause bliebe. Darcy äußerte großes Verlangen, die Aussicht auf den Berg zu sehen, und Elizabeth willigte schweigend ein. Als sie hinaufging, ihre Sachen zu holen, folgte ihr Mrs. Bennet und sagte: »Lizzie, es tut mir leid, dass du immer gezwungen bist, dich mit diesem unangenehmen Mann zu unterhalten. Aber da es Janes wegen geschieht, wirst du es hoffentlich gern tun. Auch hast du ja nicht nötig, viel mit ihm zu sprechen. Nur dann und wann ein paar Worte, das ist schon genug.« Auf dem Spaziergang ward abgemacht, dass Darcy noch an diesem Tag dem Vater seine Wünsche vortragen sollte. Das Geschäft, die Mutter von dem Vorgefallenen zu unterrichten, behielt sich Elizabeth vor. Sie wusste nicht, wie sie solche Nachricht aufnehmen würde und ob sein Reichtum und Rang ihren Widerwillen gegen den Besitzer aufzuheben imstande sein würden. Doch sowohl ihre Abneigung gegen diese Verbindung als ihre Freude darüber waren in ihrer gewöhnlichen Manier zu erwarten. Und diese, wenigstens den ersten Ausbruch derselben, wünschte sie dem Geliebten zu ersparen. Nachmittags, bald nachdem Mr. Bennet sich in seine Studierstube zurückgezogen, sah Elizabeth ihren Freund aufstehen und ihm folgen. Ihr Herz schlug hörbar. Sie befürchtete keinen Widerstand von Seiten ihres Vaters, aber sie wusste, dass ihn diese Nachricht unglücklich machen würde und dass sie, sein liebstes Kind, ihn durch ihre Wahl betrüben, ihn mit Kummer und Sorge erfüllen sollte, war ihr ein sehr peinlicher Gedanke, und sie saß in ängstlicher Erwartung, bis sie ihn mit einem heiteren Blick wieder eintreten sah. Nach einigen Minuten näherte er sich dem Tisch, an welchem sie mit Kitty saß, und unter dem Vorwand, ihre Arbeit zu bewundern, neigte er sich zu ihr herab und flüsterte ihr zu: »Gehen Sie sogleich zu Ihrem Vater. Er erwartet Sie in der Bibliothek.« Sie ging. Ihr Vater maß das Zimmer mit großen Schritten. Seine Mienen waren ernst und sorgenvoll. »Lizzie«, sagte er, »was hast du getan? Bist du von Sinnen, die Anträge dieses Mannes anzunehmen? Hast du ihn nicht immer gehasst?« Wie bereute sie es jetzt, ihre Meinung so unüberlegt ausgesprochen, ihre Ausdrücke so wenig gemäßigt zu haben. Eine größere Vorsicht hätte ihr nun Erklärungen und Geständnisse erspart, die ihr sehr schwer wurden. Sie waren jedoch notwendig, und so versicherte sie ihrem Vater mit einiger Verwirrung, dass sie Mr. Darcy liebe. »Oder mit anderen Worten, dass du entschlossen bist, ihn zu heiraten. Er ist reich. Du wirst in Zukunft schönere Kleider und glänzendere Equipagen haben wie Jane. Aber ist das hinreichend zum Glück?« »Haben Sie außerdem Glauben an meine Gleichgültigkeit, noch irgendetwas anderes gegen diese Verbindung einzuwenden?« fragte Elizabeth. »Ganz und gar nicht. Wir kennen ihn alle als einen stolzen, unangenehmen Mann. Aber dies würde nichts zu bedeuten haben, wenn du ihn wirklich liebtest.« »Ich liebe ihn. Ich liebe ihn von ganzem Herzen«, erwiderte Elizabeth mit Tränen. »Ich liebe ihn unbeschreiblich. Er ist es wert, geliebt zu werden. Sein Stolz ist edler Art. Sie kennen ihn nicht, wie ich ihn kenne. Darum bitte ich Sie, mich nicht durch solche Äußerungen über ihn zu kränken.« »Lizzie«, sagte ihr Vater, »ich habe ihm meine Einwilligung gegeben. Er ist nicht der Mann, dem ich etwas abzuschlagen wage, was er von mir zu bitten sich herablässt. Ich überlasse dir die Entscheidung, rate dir aber, alles wohl zu überlegen. Ich kenne dich, Lizzie. Ich weiß, dass du nicht wahrhaft glücklich werden kannst, wenn du deinen Mann nicht achtest, an ihn nicht heraufblickst wie an einem höheren Wesen. Deine Lebhaftigkeit wird dich in die größten Gefahren bringen. Du wirst, du musst unglücklich werden. Erspare mir den Gram, dich einen Lebensgefährten wählen zu sehen, den du nicht achten kannst. Du weißt nicht, was du tust.« Elizabeth war erschüttert. Die Liebe ihres Vaters, seine Sorge für ihr zukünftiges Glück rührten sie. Mit dem Ernst der Wahrheit wiederholte sie die Versicherung ihrer Liebe und erzählte ihm, dass dieses Gefühl von seiner Seite nicht das Werk eines Tages, sondern mehrerer Monate sei und dass ihre Gesinnungen sich gradweise geändert, bis sie endlich jetzt zur innigen Neigung geworden. Sie zählte alle seine guten Eigenschaften auf, rühmte seinen Edelmut, pries seine geistigen Vorzüge und wusste des Vaters Ungläubigkeit zuletzt insoweit zu besiegen, dass er sich mit dem Gedanken dieser Verbindung aussöhnte. »Gut, liebes Kind«, erwiderte er, nachdem sie geendet, »ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn er wirklich so ist, wie du ihn schilderst, ist er deiner wert. Ich hätte mich nicht von dir trennen können, wenn von mir verlangt worden wäre, dich unwürdigen Händen zu übergeben.« Um den günstigen Eindruck, den ihre Schilderung seiner Vorzüge auf ihn hervorgebracht, bleiben zu machen, erzählte Elizabeth jetzt, was Darcy aus freiem Antrieb für Lydia getan. Bennet vernahm es mit Erstaunen. »Das ist ein Tag der Wunder«, sagte er. »Also Darcy tat dies alles. Er nötigte Wickham, sie zu heiraten, gab ihm Geld, bezahlte seine Schulden und verschaffte ihm die Offiziersstelle. Nun, desto besser. Diese Nachricht erspart mir viel Sorge und Einschränkung. Hätte dein Onkel alles getan, würde ich ihn, und wenn es mir auch noch so schwer geworden, bezahlt haben. Aber solche leidenschaftliche junge Liebhaber gehen immer ihren eigenen Weg. Ich werde ihm morgen anbieten, seine Auslagen zu erstatten. Er wird dagegen eifern, auch wohl etwas stürmen und versichern, aus Liebe für dich noch weit mehr tun zu wollen. Und damit ist die Sache abgemacht.« Er erinnerte sich jetzt ihrer Verlegenheit, als er ihr vor einigen Tagen Collins Brief vorgelesen, und nachdem er sie etwas darüber ausgelacht, gestattete er ihr, zur Gesellschaft zurückzukehren, rief ihr aber in der Tür noch zu: »Wenn irgendein junger Mann Verlangen nach Kitty oder Mary haben sollte, so schick ihn nur herauf. Ich fühle mich heute aufgelegt, dergleichen Geschäfte abzumachen.« Elizabeths Herz war einer schweren Sorge entnommen, und nachdem sie eine halbe Stunde in ruhiger Überlegung in der Einsamkeit ihres Zimmers zugebracht hatte, glaubte sie, die nötige Fassung errungen zu haben, um wieder zu der Familie zurückkehren zu können. Am Abend, als ihre Mutter hinauf in ihr Schlafzimmer ging, begleitete sie sie, um ihr zu verkünden, was sich in den letzten Tagen zugetragen. Der Eindruck, den diese Nachricht auf Mrs. Bennet machte, ist durch Worte nicht zu schildern. Sie saß mehrere Minuten ganz still, unfähig, das Gehörte zu glauben und etwas darauf zu erwidern. Als aber Elizabeth ihren Bericht wiederholte, begann sie, den Gebrauch ihrer Sinne wieder zu erhalten. Sie rückte auf ihrem Stuhl hin und her, stand auf, setzte sich wieder, verwunderte sich und rief: »Gütiger Himmel, Gott steh mir bei! Bedenke nur, Mr. Darcy! Wer hätte das gedacht? Und ist es denn wirklich wahr? Lizzie, mein liebstes Kind, wie reich und vornehm wirst du werden! Welch ein Nadelgeld, was für Juwelen, wie viele Equipagen wirst du haben! Jane ist nichts im Vergleich mit dir, gar nichts! Ich bin so erfreut, so glücklich! Und welch ein allerliebster Mann, so hübsch, so schlank! O teure Lizzie, entschuldige mich bei ihm, dass ich ihn früher nicht ausstehen konnte. Ich hoffe, er hat es nicht bemerkt. Liebste, liebste Lizzie, ein Haus in der Stadt, alles, was dein Herz begehrt. 3 Töchter verheiratet, 10.000 des Jahres, oh Gott, wie glücklich bin ich! Was wird aus mir werden? Ich komme von Sinnen!« Diese Beweise ihrer Zustimmung waren Eliza hinreichend, und sie freute sich, dass keine anderen Zeugen bei ihren Ausbrüchen der Freude zugegen gewesen waren. Sie verließ ihre Mutter, hatte aber kaum ihr eigenes Schlafzimmer erreicht, als Mrs. Bennet ihr dorthin nachfolgte. »Liebstes Kind«, rief sie, »ich kann an nichts anderes denken. 10.000 des Jahres, so viel hat mancher Lord nicht. Aber ich wollte dich nur fragen, welches Gericht Darcy am liebsten ist, damit ich es ihm morgen Mittag vorsetzen kann.« Dies war ein böses Omen für den folgenden Tag. Sie fürchtete ihrer Mutter Zudringlichkeit und fühlte, dass der Besitz seiner Liebe sie nicht vor anderen Besorgnissen zu schützen vermochte. Doch es ging alles besser, als sie erwartet hatte. Mrs. Bennet empfand glücklicherweise einen solchen Respekt vor ihrem zukünftigen Schwiegersohn, dass sie nicht wagte, das Wort an ihn zu richten, außer um ihm eine Aufmerksamkeit zu erweisen oder seiner ausgesprochenen Meinung beizustimmen. Elizabeth hatte die große Freude zu bemerken, dass ihr Vater sich noch um Darcys genauere Bekanntschaft bemühte und ihr bald versicherte, dass er täglich in seiner Achtung stiege. »Ich verehre meine sämtlichen Schwiegersöhne«, sagte er. »Wickham ist vielleicht mein Liebling, aber ich kann dir zu deiner Beruhigung sagen, dass mir dein Auserwählter ebenso gut gefällt als Janes.« Elizabeth fühlte sich jetzt aller Sorgen frei und ihre heitere Laune, zuweilen mit etwas Mutwillen untermischt, kehrte im vollsten Maße zurück. In einer solchen Anwandlung fragte sie Darcy einst, wie er nur darauf gefallen sei, sich in sie zu verlieben. »Ich kann wohl begreifen, dass sie ihren Weg ruhig fortgegangen, nachdem sie erst den Anfang gemacht, aber wann und wo dies geschehen, möchte ich gerne wissen.« »Ich kann nicht genau sagen, in welcher Stunde, an welchem Ort, durch welchen Blick oder durch welches Wort der erste Grund zu meiner Liebe gelegt wurde. Es ist zu lange her. Ich war mittendrin, ehe ich wusste, dass ich angefangen hatte.« »Meiner Schönheit lernten sie sehr bald widerstehen, und was mein Benehmen betrifft, so war meine Art, mich gegen sie zu betragen, fast unhöflich zu nennen, indem ich beinahe immer nur in der Absicht, ihnen etwas Unangenehmes zu sagen, mit ihnen sprach. Seien Sie einmal aufrichtig. Liebten Sie mich wegen meiner Impertinenz? Die Lebhaftigkeit Ihres Geistes zog mich an. Nennen Sie sie nur bei dem rechten Namen. Sie war nichts mehr und nichts weniger als Impertinenz. Aber ich glaube, Sie waren es überdrüssig, immer auf Höflichkeit, Ehrerbietung und geflissentliche Aufmerksamkeit zu stoßen. Es machte Ihnen Langeweile, dass die Damen durch Worte und Blicke nach Ihrem Beifall strebten. Ich interessierte Sie, weil ich so ganz anders war. Wären Sie nicht wirklich so liebenswürdig gewesen, so hätten Sie mich deshalb hassen müssen. Aber trotz Ihrer Bemühungen, sich zu verstellen, waren Ihre Gefühle dennoch edel und gerecht. Und im Herzen verachteten sie die Menschen, welche sich so viel Mühe gaben, ihnen den Hof zu machen. Nicht wahr? Ich habe ihre Gesinnungen erraten. Und genau überlegt finde ich ihr Betragen sehr vernünftig und lobenswert. Aber von mir können sie doch eigentlich auch nichts Gutes wissen. Indes daran denkt niemand, wenn er im Begriff steht, sich zu verlieben. War ihr liebevolles Benehmen gegen Jane, als sie krank in Netherfield wurde, nicht gut zu nennen? Ach, meine teure Jane, wer hätte weniger für Sie tun können? Doch machen Sie immerhin eine Tugend daraus. Ich empfehle meine guten Eigenschaften Ihrem Schutz, und Sie dürfen sie übertreiben, so viel Sie Lust haben. Dagegen behalte ich mir vor, Sie zu necken und gelegentlich ein bisschen zu quälen, und fange gleich mit der Frage an, warum Sie so feierlich und schweigsam waren bei Ihrem ersten Besuch, sowie nachher, als Sie mit Bingley hier aßen. Weshalb wichen Sie mir aus und taten, als ob ich Ihnen ganz gleichgültig wäre? Weil Sie so still und ernsthaft waren und mir gar keine Aufmunterung gaben. Ich war verlegen. Ich nicht minder. Sie hätten mehr mit mir sprechen können, als Sie den Mittag da waren. Wer viel fühlt, kann nicht viel reden. Aber sagen Sie mir, weshalb Sie eigentlich nach Netherfield kamen, um nach Longbourn zu reiten und verlegen zu sein? Oder hatten Sie hierzu noch andere Gründe? Mein wahrer Grund war, Sie zu sehen und zu prüfen, ob ich hoffen dürfte, noch einst von Ihnen geliebt zu werden. Der vorgebliche Grund, den ich mir auch selbst vorgespiegelt war, zu untersuchen, ob Jane meinem Freund Bingley noch geneigt sei. In welchem Fall ich beschlossen hatte, ihm das Geständnis abzulegen, was auch späterhin erfolgte. Ihr Dank für das, was ich an Lydia getan, gab mir die lang ersehnte Gelegenheit, mein Herz auszusprechen. Lady Catherines unverantwortliches Bestreben, uns zu trennen, hatte von neuem Hoffnungen in mir erregt, und ich war entschlossen, mein Schicksal aus ihrem Mund zu vernehmen. Lady Catherine ist uns hierbei sehr nützlich gewesen, welche Überzeugung sie ohne Zweifel glücklich machen wird, da sie so gern nützlich ist. Werden Sie je den nötigen Mut erringen, ihr zu verkünden, was ihr bevorsteht? Es fehlt mir hierzu mehr an Zeit wie an Mut. Doch es muss geschehen, und wenn Sie mir einen Bogen Papier geben wollen, soll es augenblicklich geschehen. Und wenn ich nicht selbst einen Brief zu schreiben hätte, würde ich mich neben Sie setzen und die Zierlichkeit Ihrer Handschrift bewundern, wie es einst eine andere junge Dame getan. Aber ich habe auch eine Tante, die nicht länger vernachlässigt werden darf. Nicht geneigt, Mrs. Gardiner zu gestehen, dass sie ihr einen zu großen Einfluss auf Darcys Handlungen zugetraut, hatte Elizabeth deren langen Brief bis jetzt noch gar nicht beantwortet. Doch nun, da sie ihr eine so willkommene Botschaft mitzuteilen hatte, stand sie keinen Augenblick länger an und schämte sich fast, 3 glückliche Tage verstrichen lassen zu haben, ohne zu schreiben. »Es wäre schon früher meine Schuldigkeit gewesen, liebste Tante«, so schrieb sie, »Ihnen für Ihren lieben, langen, ausführlichen Brief zu danken. Aber die Wahrheit zu gestehen, fühlte ich mich zu wenig dazu aufgelegt. Sie vermuteten mehr, als wirklich der Fall war. Doch nun lassen Sie Ihrer Fantasie freien Spielraum. Vermuten Sie so viel, wie es nur irgend möglich ist, und Sie können nur dann irren, wenn Sie mich schon verheiratet glauben. Sie müssen bald wieder schreiben und ihn noch etwas mehr loben wie in Ihrem früheren Brief. Wie dankbar bin ich Ihnen für die Abkürzung Ihrer Reise. Ich, törichtes Geschöpf, betrübte mich damals darüber, und doch war sie allein schuld, dass wir nach Pemberley kamen. Ihr Wunsch, in einem zierlichen Phaeton mit 2 raschen Pferdchen um den Park herumzufahren, soll erfüllt werden. Wir wollen alle Tage in dem Park herumstreifen. Ich bin das glücklichste Geschöpf auf der Welt. Viele Menschen mögen vielleicht gleich mir schon so gesagt haben, doch gewiss nicht mit so viel Recht. Ich bin sogar glücklicher wie Jane. Sie lächelt nur. Ich lache. Darcy sagt Ihnen so viel Liebes und Freundliches, als ich entbehren kann. Sie müssen sämtlich nächste Weihnachten nach Pemberley kommen. Ihre glückliche Elizabeth Bennet. Darcys Brief an Lady Catherine lautete anders, und noch verschiedener war der, den Bennet in Erwiderung auf seines Vetters Collins Warnung nach Hunsford abgehen ließ. Verehrter Freund, ich muss noch einmal Ihre Glückwünsche in Anspruch nehmen. Elizabeth wird nächstens Mrs. Darcy sein. Trösten Sie Lady Catherine so gut Sie können. Wäre ich jedoch an Ihrer Stelle, würde ich mich auf die Seite des Neffen schlagen. Er hat mehr zu vergeben. Ihr aufrichtiger Freund Bennet. Miss Bingley unterließ nicht, ihrem Bruder die zärtlichsten, jedoch nicht vom Herzen kommenden Glückwünsche zu seiner bevorstehenden Verbindung zu schreiben. Auch Jane erhielt einen Brief voll Versicherungen ihrer Freude und ihres Entzückens über des teuren Charles Wahl. Jane ließ sich nicht zum zweiten Mal täuschen, freute sich jedoch der Aussicht auf ein gutes Vernehmen und antwortete ihr weit liebevoller, als sie es verdient hatte. Miss Georgianas Freude über ihres Bruders Glück war aufrichtigerer Art. 4 Seiten reichten kaum hin, ihn davon zu versichern und ihren ernstlichen Wunsch, die Liebe ihrer neuen Schwester zu gewinnen, auszudrücken. Ehe noch eine Antwort von Collins oder eine Gratulation von seiner Frau an Eliza kommen konnte, langten sie selbst in Lucas Lodge an. Der Grund dieses schnell ausgeführten Entschlusses war leicht zu erraten. Lady Catherine war über den Inhalt des Briefs ihres Neffen dergestalt in Zorn geraten, dass Charlotte, welche sich wirklich über die Heirat freute, es für das Beste erkannte, dem ersten Sturm aus dem Wege zu gehen. Die Ankunft ihrer Freundin war für Elizabeth in diesem Augenblick doppelt angenehm, obgleich sie bei ihren häufigen Zusammenkünften das Vergnügen oft teuer erkauft fand, wenn sie Darcy der langweiligen, förmlichen Höflichkeit ihres Vetters preisgegeben sah. Er ertrug dieses Leiden jedoch mit bewundernswürdiger Fassung und vermochte es selbst, Sir William Lucas anzuhören, wenn er ihm Vorwürfe machte, die schönste Perle der ganzen Grafschaft zu entführen, und seinen Wunsch aussprach, in Zukunft öfter in St. James mit ihm zusammenzutreffen. Wenn er die Achseln zuckte, geschah es immer erst, wenn Sir William sich wieder entfernt hatte. Miss Phillips Gemeinheit zu ertragen, war noch eine härtere Prüfung für ihn. Und obgleich sie sowohl wie ihre Schwester zu viel Respekt vor ihm hatte, um sich ihm so vertraulich zu nähern wie Bingley, dessen gutmütige Nachsicht alles ertrug, so musste er sie doch öfter reden hören. Und was sie sagte, war gemein. Elizabeth tat, was in ihren Kräften stand, ihn vor den Angriffen der Mutter und Tante zu schützen, und gedachte mit Entzücken der Zeit, wo sie sich ungestört von solcher Gesellschaft seines Umgangs in Pemberley erfreuen würde. Unendlich befriedigend für Mrs. Bennets mütterliche Gefühle war der glückliche Tag, an welchem die Verbindung ihrer beiden ältesten Töchter stattfand. Mit Stolz und Entzücken sprach sie von Mrs. Darcy und besuchte Mrs. Bingley. Doch brachte dieses unerwartete Glück keine günstige Veränderung in ihrem Charakter und Wesen hervor. Sie wurde dadurch weder vernünftiger noch liebenswürdiger und blieb so geschwätzig und nervenschwach, als sie bisher gewesen. Mr. Bennet vermisste seine zweite Tochter außerordentlich. Seine Liebe zu ihr veranlasste ihn, das Haus öfter zu verlassen, als es sonst seine Art war. Er besuchte sie fleißig in Pemberley und kam am liebsten, wenn sie ihn am wenigsten erwartete. Bingley und Jane blieben nur ein Jahr in Netherfield. Die Nähe einer solchen Mutter und solcher Verwandten, als Meryton in sie schloss, war selbst für seine Gutmütigkeit und für ihr zärtliches Herz zu viel. Seine Schwestern sahen ihren heißesten Wunsch erfüllt. Er kaufte ein Gut in einer an Derbyshire grenzenden Grafschaft. Und Janes und Elizabeths Glück ward noch durch eine nahe Nachbarschaft erhöht. Die Besitzungen lagen nur 30 Meilen voneinander entfernt. Kitty brachte den größten Teil des Jahres zu ihrem sichtbaren Vorteil bei ihren beiden ältesten Schwestern zu. Sie war weit lenksamer wie Lydia, und von deren Einfluss und Beispiel entfernt, musste die bessere Gesellschaft und die liebevolle Leitung der sorgsamen Schwestern notwendig gut auf sie wirken. Sie wurde ernster, fleißiger und verständiger. Um sie so zu erhalten, gestattete ihr der Vater nie, Mrs. Wickhams Einladungen zu folgen, obgleich sie sie häufig aufforderte, nach Newcastle zu kommen, wo sie ihr viele Bälle und junge Herren versprach. Mary war nun die einzige Tochter zu Hause und durch Mrs. Bennets Abneigung zur Einsamkeit genötigt, ihre Studien zu beschränken und öfter in der Welt zu erscheinen. Auf Wickham und Lydia machte die Nachricht von der Verheiratung ihrer beiden Schwestern keinen sonderlichen Eindruck. Er ertrug mit philosophischer Seelengröße die Gewissheit, dass Elizabeth nun vollkommen von seiner Falschheit und seiner Undankbarkeit überzeugt sein musste und hegte trotz alledem im Stillen die Hoffnung, dass Darcy ihm zu seinem ferneren Fortkommen in der Welt behilflich sein würde. Wenigstens tröstete sich Lydia mit diesem Glauben, wie sich aus ihrem glückwünschenden Brief an Eliza wahrnehmen ließ. Sie schrieb: »Meine geliebte Lizzie, ich gratuliere dir. Wenn du Mr. Darcy nur halb so lieb hast als ich meinen teuren Wickham, so musst du glücklich werden. Es ist mir ein großer Trost, dich so reich zu wissen, und wenn du sonst nichts zu tun hast, wirst du hoffentlich an uns denken. Ich bin überzeugt, dass Wickham sehr gerne eine Hofcharge hätte, obgleich wir von einer solchen nicht ohne fremden Beistand leben könnten. Jede Stelle von etwa 300 bis 400 Pfund wird ihm lieb sein. Aber sage Mr. Darcy nichts davon, wenn du sonst nicht Lust dazu hast. Deine treue Schwester, Lydia Wickham.« Da Elizabeth zufällig keine Lust hatte, Darcy hiervon etwas zu sagen, suchte sie in ihrer Antwort allen Erwartungen dieser Art ein Ziel zu setzen. Doch sandte sie ihr häufig, was sie von ihren eigenen Ausgaben ersparen konnte. Es ließ sich von zwei so leichtsinnigen, ihre Umstände durchaus nicht berücksichtigenden Menschen leicht voraussehen, dass ihr Einkommen nie hinreichen würde, ihre mannigfaltigen Bedürfnisse zu befriedigen. Und so oft sie an einen anderen Ort versetzt wurden, sahen sie Jane oder Elizabeth in Anspruch genommen, um ihre Schulden zu bezahlen. Ihre Lebensweise war so verschwenderisch, dass sie selbst in Friedenszeiten, wo sie hätten ruhig und eingezogen zu Hause leben können, niemals ausreichten. Sie zogen von einem Ort zum anderen unter dem Vorwand, sich den wohlfeilsten auszusuchen. Wickhams Gefühl für Lydia verwandelte sich bald in Gleichgültigkeit. Ihre Liebe dauerte etwas länger. Obgleich sich Darcy nie entschließen konnte, diesen Schwager in Pemberley zu sehen, fuhr er doch, Elizas wegen, fort, ihn zu unterstützen. Lydia war oft dort, wenn ihr Gemahl sich in London oder Bath herumtrieb. Und bei Bingleys hielten sie sich beide manchmal so lange auf, dass selbst Bingley seine gute Laune verlor und damit drohte, ihnen den Wink, sich zu entfernen, zu geben. Miss Bingley traf die Nachricht von Darcys Verbindung wie ein Donnerschlag. Da sie es jedoch ratsam fand, sich das Recht, nach Pemberley zu kommen, vorzubehalten, überwand sie ihre Empfindlichkeit. Sie war zärtlicher wie je gegen Georgiana, noch ebenso aufmerksam gegen Darcy wie sonst und sehr höflich gegen Eliza. Pemberley war nun Georgianas Heimat, und Darcy hatte die Freude zu sehen, wie innig die Schwestern aneinander hingen. Georgiana erkannte Elizas Wert und vertraute ihrem Urteil unbedingt. Sie, die immer gewöhnt gewesen war, an den Bruder wie an einen Vater emporzublicken, deren Respekt vor ihm beinahe die schwesterliche Liebe überwogen, konnte anfänglich nicht ohne Erstaunen und Unruhe Elizabeths lebhafte und scherzhafte Weise, mit Darcy umzugehen, ansehen. Sie lernte jetzt mancherlei begreifen, was ihr früher unbegreiflich erschienen war. Unter anderem, dass eine Frau sich manche Dinge gegen ihren Mann erlauben darf, die einer Schwester, besonders gegen den 10 Jahre älteren Bruder, nicht gestattet sind. Lady Catherine war empört über die Heirat ihres Neffen und gewohnt, ihre dezidierte Meinung über alle Dinge unverhohlen auszusprechen, enthielt ihre Antwort auf seinen letzten Brief so viel Beleidigendes, besonders für Eliza, dass alle Verbindung zwischen Tante und Neffe auf einige Zeit aufgehoben war. Doch ließ sich Darcy endlich durch Elizabeths Zureden bewegen, die Beleidigung zu vergessen und eine Versöhnung zu suchen, zu welcher sich Lady Catherine auch nach einem kurzen Widerstand willig finden ließ. Ob aus Liebe zu ihrem Neffen oder aus Neugier zu sehen, wie sich dessen junge Frau benahm, wage ich nicht zu entscheiden. Genug, sie überwand ihren Zorn und ließ sich so weit herab, einen Besuch in Pemberley abzustatten, trotz der Verunreinigung, die dessen Wälder nicht allein durch die Gegenwart einer solchen Gebieterin, sondern durch die Besuche ihrer Verwandten aus der City erlitten hatten. Mit Gardiners lebte das junge Paar auf dem freundschaftlichsten Fuß. Darcy sowohl als Elizabeth liebten diesen Onkel und diese Tante herzlich und vergaßen es nie, dass sie durch ihren Besuch in Derbyshire die erste Veranlassung zu ihrer Vereinigung gegeben hatten.